Dr. Ol, Rainer und der Dragonmond der Ireron, vom 28. Mai 2018. Drägenmann.de, naja, ohne den bekloppten Vorspann ist das ganze bekloppte Format gleich nur halb so gut. Wo ist der Vorspann, du faule Sau? Ohne den Vorspann gibt es keinen Unterschied zu deinen bekloppten Vlogs, du dumme Sau. Halt, bei den Vlogs meddelt die Butterkugel mühsam durch die Trümmer seiner Existenz. Beim Drägenmann.de reicht es jetzt nicht mal mehr zum Stehen. Und der Abraum in der Spiel, Schlaf. Fress- und Wichsküche ist auch nicht zu sehen. Gelegenheit also, sich ganz auf den haltlosen Wirrsinn zu konzentrieren, der heute aus dem schiefen Ogermolk wallt. Sogar ein Skript hat unser dicker, fetter Pfannkuchen vorbereitet. Man merkt immer sehr, sehr deutlich, wenn Rainer vorliest. Die Stimme verliert jegliche Modulation und verfällt reichlich hölzern in etwas, das an fränkischen Förderschulen womöglich als Hochlautung gilt und dem steindummen, rings von Fettpolstern verquollenen Gesichtselfmeter ist die Angst und Mühsal deutlich abzulesen. Die Augen entziffern flackernd vor Angst die Schriftzeichen, damit der Stimmapparat sie blechen und stockend in Laute verwandelt, damit die Blumenkoloren sie aufschnappen und in erkennbare Wörter verwandeln können. Drei Aufgaben auf einmal. Man sieht förmlich, wie hinter den toten Schweinzeuglein ein kleiner Link herumwuselt und Kisten hierhin und dorthin schiebt, während ein mechanischer Affe zwei Schellen gegeneinander schlägt. Und das ist, wohlgemerkt, kein unbekannter Text, sondern eine Liste von 5 Punkten, die Rainer sich selbst unmittelbar vor Beginn der Dreharbeiten angefertigt hat. Ja, so dumm ist er. Der Leselort ist noch am ehesten geneigt, das Mitleid des Betrachters zu wecken, denn nie ist er so verdammt nah an der Debilität wie an diesen Momenten, wenn das Drachenhirn an der Kapazitätsgrenze rendert, um ein eigenes Erzeugnis zu reproduzieren. Rollo. Alle, wenn Rainer in die Rive geht, steht er womöglich schnaufend an die Kühltruhe gelehnt mitten im Laden und liest sich selber blechend stockend seine Einkaufsliste vor, damit er kapiert, was er selber dahin geschrieben hat. Es ist einfach nur noch erbärmlich. Das zarte Pflänzchen Mitleid, das angesichts solcher Schwachsinnigkeit zu keimen beginnt, wird natürlich sofort wieder zertrempelt, ach was, unter den plattgelatschten Sohlen von Rainers Plastischuhtrümmern zu reben, wenn der Narzissten-Lutz sich erstmal minutenlang für seine tollen Effektvideos feiern muss, indem er diesen hanebüchenen Schrott vollumfänglich abspielt und dabei ein Lügenfeuerwerk der Galaklasse abbrennt. Er macht das ja schon seit Jahren, um seine Künste zu perfektionieren. Ja, er weiß, dass die Videos trotzdem noch schlecht sind. Weiß er eben nicht, der dumme Prallsack. Er ist vielmehr davon überzeugt, dass diese Scheiße eigentlich pures Gold ist, Gott verdomme. Und weil er gerade dabei, sich selber toll zu finden und der festen, wenn auch völlig irrigen Annahme verfallen ist, allen Grund dazu zu haben, will er auch gleich den Drachenavart wieder aufleben lassen. Halt, nein, den Drachenlot, aber das Konzept ist dasselbe. Die Leute sollen bitte sein Tun und Treiben kommentieren, damit er darauf eingehen kann. Die besten Kommentare kommen dann im Video vor. Seid kreativ, Leute. Ihr dürft ihn auch gern ein bisschen aufs Korn nehmen, wenn es nur kreativ ist. Wie er halt immer noch glaubt, es gebe Leute, die ihm wohlgesonnen sind. Er ist halt sehr, sehr dumm. Sein Irrglaube geht ja sogar so weit, dass er den Top 5 Barenschmeißern ganz unironisch seinen herzlichen Glückwunsch ausspricht, ein freudscher Versprecher, der tief blicken lässt. Da hat das Spatzenhörn die Platten vertauscht. Es sollte doch eigentlich vielen lieben Dank für die Unterstützung erschallen. Das sagt er sowieso schon immer im selben Tonfall, wie die Arzneimittelreklame vor Risiken und Nebenwirkungen warnt, und ungefähr genauso aufrichtig. Jetzt hat er gleich das gesagt, was er eigentlich denkt, das Barenwerferpack soll mal froh und dankbar sein für die Gelegenheit, dem Herrn der Drachen zu huldigen. Kein Wunder, dass sich zwischen denen ein edler Wettstreit entsponnen hat, wer ihn am meisten liebt. Den wird er jetzt allwöchentlich entscheiden und geht allen Ernstes fest davon aus, dass sich die Ergebnisse jede Woche ändern werden. Weil er halt immer noch nicht kapiert hat oder immer noch nicht wahrhaben will, dass höchstens drei Vollkoffer nahezu vollumfänglich seinen Lebensunterhalt für ihn bestreiten. Stattdessen glaubt er die eigenen dummen Sprüche vom Wettkampf im Platz 1, mit denen er überschwänglich die sporadischen Barenregen kommentiert. Ja scheiß doch rein, kannst du dir echt nicht mehr ausdenken das alles. Doch, Rainer, der kann. Man möchte ihn eine Woche lang mit einer Tarpenkleisternussmischung füttern und ihn hernach mit dem resultierenden Kotbrikett die Fresse polieren dafür, aber er kann. Er spinnt sich ja auch ein Publikum zusammen, das mit angehaltenem Atem auf die Ankündigungen neuer Hochlichter der Videospielunterhaltung auf dem erzblöden Let's Play-Kanal wartet, damit er ihnen umständlich und minutenlang vorbeten kann, dass er in den nächsten Tagen und Wochen wieder arschgenau dieselben lahmen Videospiele zocken wird, die ihn schon seit Jahren daran hindern, seinem verpfuschten Leben endlich eine andere Richtung zu geben oder den ganzen traurigen Mummenschanz endlich zu beenden. Seine Spieler eben. Und als Kirsche oben auf dem Scheißehaufen darf natürlich die mit falscher Bescheidenheit nachträglich reingeschnittene Erwähnung der Erwähnung nicht fehlen. Rainer kam nämlich bei Herrn Justheim und Mr. Dreschbeck vor. Und das hat einen kleinen Aufruhr im Internet verursacht, drunter macht er es halt nicht. Der selbstverliebte Qualemmann. Der Aufruhr muss schon mindestens das ganze Internet ergreifen. Dass die ehrlose Reaktion des ehrlosen Leifelsburschen den viel größeren Aufruhr verursacht hat, kriegt der dicke, fette Pfannkuchen natürlich nicht auf einmal in sein Spatzenhirn. Als dann, bis nächste Woche, welcher Punkt im nächsten Dreckenmandei fehlen wird, ist auch schon klar. Der kritische Wochenrückblick, bei dem überprüft werden soll, welche Ankündigungen denn nun wahr geworden sind. Das ist so ziemlich die letzte Existenzberechtigung des Let's Blick Annals. Darauf kann Rainerle sich immer versteifen, das gilt ihm als Arbeit, als Umsetzung diverse Ankündigungen und ja leider nach wie vor als Alternative zum Freitod. Es ist alles nur noch traurig und verquer.